Kundgabe 4476. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.11.1948. Ermahnung zur Arbeit für Gott und sein Reich. Wer mir also dienet, dass er redet für mich und mein Reich, der gibt sich mir selbst hin, auf dass ich durch ihn reden kann. Und er wird dafür meinen Segen empfangen. Ich will ihm Kraft verleihen zum Wirken für mich. Und also wird er auch Erfolg haben. Und die Menschen werden meinen Worten Gehör schenken und sie im Herzen verarbeiten. Jede Seele, die durch euch, meine Diener, mit mir in Verbindung tritt, wird sich meiner Liebe erfreuen können. Sie wird mein Wirken spüren als Verlangen nach der Wahrheit und Verlangen nach mir, der ich die ewige Wahrheit selbst bin. Und sie wird ihr zuteil werden. Werbet für mich und trachtet danach, Licht zu bringen in das Dunkel, das über der Erde liegt. Traget meine Liebelehre in die Welt, unterweiset, die euch Gehör schenken, und kläret sie auf über mein Wirken und über das nahe Ende. Belehret sie über ihre Erdenaufgabe und ermahnet sie zur Liebe. Gebet ihnen meinen Willen kund und haltet sie an, diesen zu erfüllen. Und tuet Gutes allen, die euch in den Weg treten. Gehet mit gutem Beispiel voran, auf dass ihr die Mitmenschen gewinnet für meine Lehre, die Liebe predigt und Liebe gibt, die von mir ausgeht und zu mir hinführt. Und machet euch selbst dadurch zu meinen Dienern, dass ihr meine Liebelehre weitertraget. Und ihr werdet euch mein Wohlgefallen erringen. Ich werde euch den Lohn geben, den ich euch verheißen habe. Ich werde euch ständiger Schützer und Begleiter sein und wie ein Vater sorgen für euch, weil ihr mir helfen wollet, die irrenden Seelen auf den rechten Weg zu führen und diesen zu erleuchten mit dem Licht, das von mir seinen Ausgang genommen hat. Und eure Arbeit wird gesegnet sein. Amen.